ich kann nur entspannt mit der Sexualität von jemand anders umgehen, wenn ich mit meiner eigenen entspannt bin. Das hängt direkt zusammen und da gibt es keinen Weg drumherum. Das ist nicht genug, da ein gutes Buch oder einen Film drüber gesehen zu haben, sondern das hat direkt mit mir etwas zu tun. Und darum fange ich dann auch immer an mit so einer kleinen Momentaufnahme, wo Leute die Augen schließen und kurz für sich selber sich positionieren. Wie wichtig ist das Thema für mich in meinem Leben, für mein Lebensglück, für meine Zufriedenheit? Um auch wirklich ganz klar sofort diesen Link zu legen, dass es darum geht, zu gucken, wie ist es bei mir? Ausgang zu den anderen Bahnsteigen. Mein Name ist Stefan. Ich heiße Stefan Butzig, komme aus Hessisch-Nau und wohne hier schon ein paar Jahre in Wohnheim, Eschwege Brückentor, von dem Brückentor 8. Da wohne ich schon ein paar Jahre. Wir arbeiten für Firmen hier und ich arbeite und dafür kriege ich dann mein Geld. Entweder mal Kondome einpacken, die haben wir jetzt nicht gerade da. Und dann noch Folie einpacken, das ist so Folie, so Raufolie. Kommt in eine Tüte rein, da wird zugeklebt, da kommt in den Karton rein. Also arbeitet jetzt auch nicht da. Verschiedene Arbeiten, für Firmen arbeiten wir. Ja. Dafür kriegen wir dann unser Geld. Ich bin jetzt auf 208 Euro gekommen bis jetzt. Angefangen habe ich damals mit 90 Mark. Jeder fängt mal klein an, du bestimmt auch, ne, oder? Und ihr. Jeder fängt mal klein an. Ich heiße Jürgen Wiel und bin am 20.08. geboren, August, und bin im Wohnheim in der Kasseler Straße. Und da mein Freund, der mitfährt, Stefan Butzig, in einer anderen Gruppe ist, der ist im Brückentor bei ihm. Das sind zwei Wohnheime. Ich bin schon lange hier, jetzt arbeite ich in der Volkswerke. Immer was anderes arbeiten, jeden Tag was anderes. So Fliegen einpacken und das Filzen hier, so Filzen. Da machen sie so Blumen, da sind da eine Wand da drin. Wenn so Blumen befällt. Aber viel zu viel, halt immer noch. Oder mein Mann, der macht das Film. Haben wir zusammen in Reisen gemacht. Freue ich mich drauf. Wie sollen die so drauf sitzen? War schon lange her, wo ich in Krebe war, das letzte Mal war. mal so parallel. Drei Leute. Adi, Stefan und ich. Hi, Papa. Jürgen, du kannst du lesen? Ja. Ein bisschen. Lesen, lesen. Hadi, wolltest du dich am meisten, Hadi? Ich weiß ja nicht, wer kommt. Ich weiß nur, dass eine neue Frau kommt mit dem Date. Ellen heißt die, das weiß ich. Mehr weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Und das fand ich sehr wichtig. Also, dass eben dieses Workshop-Wochenende nicht nur daraus besteht, Sexualbegleitung zu buchen, sondern durchaus eben auch im Sinne von Aufklärung und Körperwahrnehmung auch was über Sexualität zu erfahren. Und das ist, finde ich, gerade für unsere Leute sehr wichtig. Das hat mich sehr positiv überrascht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, weshalb die Leute auch durchaus in der Lage sind, mit diesem Thema ganz gut umzugehen. Wollt ihr uns nochmal sagen, wie oft ihr jetzt schon nach Hebel gefahren seid? 5, 6. Mal jetzt. Irgend dreimal, ne? Adi? Auch 6 Mal. Aufpasst du dich am meisten? Ja. Machen wir, Junge. Auf die netten Leute. Die sind auch nett. Die sind immer so nett. Netter als manche in der Werkstatt, das stimmt auch. Dann tue ich manchmal auch und freue mich ein Stück. Du hast ja nicht auch schon so alt wie der Job. Ja. Auch nett. Der ist auch schon. Hast du da auch schon mal einen guten Teil bekommen? Nee, eigentlich nicht. Die sind immer so nett zu uns gewesen, wie als wenn der Lothar mein eigener Vater wäre. Ja, stimmt. Das ist wirklich nett zu uns. Hält sich immer mit uns. Mittlerweile haben wir jeden Monat einen Erotik-Workshop mit für Körperbehinderte. Und alle 2 Monate ein für geistig und Lernbehinderte. Das ist eine Entwicklung, mit der wir zufrieden sind, wenn man bedenkt, dass das ja auch ein bisschen was kostet, hierher zu kommen für ein Wochenende. Und gerade unsere Klientel kaum über finanzielle Einnahmen verfügt, die sie frei haben. Dass wir weit entfernt auf dem Lande liegen. Die Aufgaben des Institutes. Sehe ich darin, dass mit dem Institut behinderte Menschen sich selber entwickeln. Das heißt also, sie bleiben Subjekt des Handelns. Und wir wollen sie dabei unterstützen. Sich selbst entwickeln, ganz besonders in Fragen der Sexualität und damit verbunden zu Fragen der Partnerschaft. Aber immer im Kontext ihrer Lebensentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, das ist das, was wir hier machen im Institut für behinderte Menschen. Die Sammeluhren, darauf wollen wir ja auch noch kommen, weil ich insgesamt über 100 Uhren habe. Die habe ich von einer Frau gekriegt, die arbeitet im Wohnheim. Mm-hmm. Ravines Watch. Ravines Watch. Weiß er nicht. Du habe ich jetzt ein Geschenk vom Uhrenschirm, da fehlt der Deckel. Dann wo ist das? Ja. Mehr Uhren. Ist wieder voll. Oh, nur Plastik. Die Autobatterie leer. Ist auch ein teures Hobby, ne? Ja. Wohl ein teures Hobby, das stimmt, da hat recht. Das letzte Mal, weiß ich, wann das letzte Mal da war. Dezember war ich nicht. Ich wollte ja Weihnachten erst hinfahren, aber da war ich ja im Wohnheim, hatte ich auch kein Geld gehabt. Ich habe ja nur 30 Euro Taschengeld. Wenn ich 50 Euro Taschengeld hätte, wäre ich hingefahren, 3-4 Tage. Weihnachten machen die ja nichts. Dann wäre ich dann privat ins Haus gegangen. Damals habe ich im Hausmann geschlafen, im im Büro. Da haben sie auch ein Bett stehen. Ja, stimmt. Gästezimmer, glaube ich. Ich habe ja auch da geduscht. Das war auch gut. Ich durfte das erste Mal bei denen im Haus schlafen. Das war wirklich nett, weil das Gästehaus voll war. Ja. Schön war das. Ja. Sind auch nicht die Leute. Identität eines Menschen wird gebildet aus dem, was man selbst von sich glaubt und dem, was die Gruppe glaubt von einem. Wenn jemand abweicht von der Norm in erheblichem Maße, dann wird er von der Gruppe als behindert betrachtet. Das eine, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, weil sie von der Konstruktion von Behinderung was sagt. Da kam ein junger Mann, der war Mitte 20 und sagte, ich bin geistig behindert. Ich möchte gern mal wissen, wie es ist, mit einer Frau zu schlafen, und ich möchte auch zu einer Prostituierten gehen. Also ich kriege das nicht hin in mein Umfeld, das ist so kompliziert und die Mädchen wollen nicht und dann wollen sie gleich heiraten, aber ich will mal ficken. Kannst du mir eine Prostituierte sagen, die es auch mit einem geistig Behinderten macht? Ich hatte vorher diese Frage so noch nicht gehört und habe die mir bekannten Bordelle und dort einzelne Frauen natürlich gefragt. Ja, und die sagten alle, oh Mensch, nee, mit einem geistig Behinderten, weiß der überhaupt, worauf er sich einlässt, dann verliebt er sich. Oder andere hatten wieder Angst, wenn bei ihm durchtickt und sowas. Also die üblichen Vorurteile, die da waren. Und ich habe ihnen dann einfach gesagt, erzähl doch überhaupt nicht, dass du geistig behindert bist. Geh hin und mach das. Ja, und das hat doch gleich beim ersten Mal geklappt und er war zufrieden. Also das ist wirklich eine Sache, dass zumindest bei meinen, also es gibt... Dieser Mann war nicht deutlich sichtbar gezeichnet. Wenn du es ganz deutlich siehst, ist es wieder was anderes. Aber ich denke, er wäre hier in Neukölln nicht geistig behindert. Und als Sohn einer Lehrersfamilie oder Beamtenfamilie in Charlottenburg, dann ist er eben geistig behindert. Sind wir jetzt da? Nee. Nein, sind wir nüchtern. Also müssen wir umsteigen, Entschuldigung. Sexualität macht Angst. Darum macht sie ja überhaupt nur ein Problem. An sich ist Sexualität etwas Wunderbares, etwas Lustvolles. Aber es gibt sie kaum an sich. Sie ist immer verbunden mit der Angst, die Sicherheit zu verlieren. Ja. Und deswegen ist es häufig so, da ja geistig behinderte Menschen von nicht behinderten Menschen abhängig sind. Sie geben freiwillig ihr Sicherheitsmanagement ab an Betreuerinnen und Betreuer. So ist für uns in der Beratung auch immer mitzudenken, was kann die betreffende Betreuerin und Betreuer denken im Bereich Sexualität? Wie weit sind sie selbst involviert bei dem Thema? Trotzdem haben es Körperbehinderte, Blinde, Gehörlose leichter als Menschen mit einer geistigen Behinderung, Partner außerhalb ihrer Peer Group zu finden. Und also ich denke, das ist nochmal die besondere Problematik. Dann kommt noch dazu, dass Leute mit einer geistigen Behinderung, also Leute mit intellektuellen Einschränkungen, bedeutlichen, dass sie gern als Kinder gesehen werden. Was sich ja auch rechtlich oft niederschlägt, indem sie einen, das heißt heute nicht mehr Vormund, eine Betreuung haben. Zur Sexualität gehört aber ein Maß an Erwachsensein dazu. Also dass zwei integere oder mehrere integere Menschen miteinander zu tun haben. Und vor allem auch ihr Tun abzuschätzen wissen und Ähnliches. In der Realität ist es ja oft überhaupt nicht so. Und gerade beim Sex wird man wieder zum Kind. Aber über das, was man so darüber denkt und wie es sein sollte, da sollte dann zumindest, wenn man fertig ist, miteinander eine Reflexion drüber stattfinden können und sowas alles. Und all das wird berechtigter und auch oft unberechtigterweise mit Menschen mit geistiger Behinderung nicht zusammengebracht. Lothar, ich habe wieder Uhren dabei. Ich habe immer Uhren noch. Aber ich weiß, du hast nicht für mich. Warte mal da, vielleicht hast du hier eine Überraschung für mich vielleicht. Warte es mal ab. Na gut, das wäre schön. Ich habe auch gute Laune mitgebracht. Schönes Wetter. geht immer los mit der erotischen Tafel, also eine Mischung aus Speisen, die anregend sein sollen, und aus Geschichten oder Filmen. Und das über den gesamten Abend in verschiedenen Etappen. Es soll so etwas wie eine erotische Stimmung entstehen. Und das gelingt auch meistens. Die beiden Frauen haben sie geküsst. Warum hat dir der Film gefallen? Es waren schöne Frauen gewesen. Jung. Engländerin, glaube ich. Das ist eine englische Schrift. Und kein deutscher Film. Die war nackig. Passt wie meine Zeitungen, wie ich hab. Aber das findest du schön? Ja, manchmal schon. Ich bin ja Mann. Ich brauche auch Sexualität, stimmt's? Früchte und Schokolade. Meine Freundin, die hat Angst. Wovor? Vor Liebe. Ja. Da gibt's viele Frauen, aber auch viele Männer. Die läuft weg. Vor dir? Knutschen kann ich sie nur. Vor dir läuft sie weg. Hat Angst. Gar nicht. Und das Intimzeug, wie heißt das, im tiefer Bereich, hat sie Angst. Hm. Knutschen kann ich sie. Das sind bei, das muss ich woanders hingehen. Das ist also, ist ins Bett? Es ist sehr warm, aber es ist angenehm. Bist du um halb elf? Halb zehn? Ja. Du gehst, kommst du zu mir um halb zehn? Ja. Ist ein bisschen früh, Hardy. Aha. Mir ist lieber um dreiviertel, ja? Aha. Ich muss noch duschen. Also nicht um halb, sondern um dreiviertel, ja? Kommst du zu mir, okay? Ja. Und dann ist es so gewesen, dass es irgendwann anstand, auch Leute auszubilden für diese Arbeit. Und dann wurde das Wort Sexualbegleiter erfunden von Lothar Schanfort und mir. Mittlerweile habe ich auch in der Schweiz Leute ausgebildet und auch eine richtige Definition mir sozusagen zurechtgelegt. Und die geht so, dass Sexualbegleiterinnen sind Frauen und Männer, die aus einer transparenten und bewussten Motivation heraus Menschen mit einer Beeinträchtigung, einer körperlichen oder geistlichen Beeinträchtigung, Hilfestellung geben beim Erleben ihrer Sexualität, ihren eigenen Körper einsetzen, um andere Freude und Lust zu verschaffen. Und dann ist es so, dass jeder Sexualbegleiter individuell schaut, was er anbieten will und für wen. Das kann beinhalten erotische Massage, Handentspannung, jemand zum Orgasmus bringen mit der Hand, Berührung, nacktes Körperkontakt. Manche bieten auch Geschlechtsverkehr und Oralkontakt an. Und diese Leute, das ist es, das ist die Definition. Sie achten Menschen mit Behinderung als gleichwertig. Das ist noch so der letzte Satz. Wenn ich nicht früh genug gehe, sagst du Stopp. Das verstehe ich sofort, dann mache ich Kamera aus. Ne? Oder ich gehe schon früher, als du sagst. Ist es in Ordnung? Ja? Thank you. Sexualbegleitung leistet, dass diese Menschen mehr in die Gesellschaft integriert werden, also sich auch mehr, wie drückt man das aus? Ja, dass sie sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen, also die auch ein Recht haben auf Sexualität, weil das wird oft irgendwie abgesprochen. Also ich treffe öfters Menschen, die dann sagen, ach so, die brauchen das auch. Und also da könnte ich denen gerade immer in die Gurgel springen, wenn ich mich nicht beherrsche, weil die, das sind ja Menschen, das sind ja keine Wesen vom anderen Stern. Also das ist ein menschliches, Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis wie Essen und Trinken. Dann anfasst. Ja. So. Und sie unterstützt dich dann ein bisschen dabei. So mit ihrer Hand. Und sie fasst dich auch an. Ja. Es muss jetzt nicht so werden, wie dass die jetzt eben so abgespeist werden, sozusagen. Mit hier hast du doch Sexualbegleitung. Ruhig. Eine Beruhigungsmethode oder so. Überhaupt nicht. Eher durch Sexualbegleitung selbstbewusster werden und rauskommen und sagen, ich will auch eine Beziehung. Und zwar mit einer Frau, die 26 ist und blond und blaue Augen und laufen kann und nicht behindert ist. Das will ich. Ja, dass diese Selbstvertrauen entwickeln, ich sage es jetzt ganz überspannt, aber das ist, glaube ich, eine Möglichkeit von Sexualbegleitung. Ich sehe das nicht so sehr wie so, dann sind die ruhig und dann... Dann können wir weiter sie so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft behalten. Ich weiß nicht, was das Typische ist. Es geht ja immer so, in den Vorstellungen geht es eigentlich immer um den Koitus. Wenn Menschen sich vorstellen, was wir hier machen, was gemacht wird, geht es eigentlich darum. Aber in den Beschreibungen, die ich sowohl in den Stunden mit den Behinderten höre oder in den Stunden mit den Sexualbegleiterinnen geht es selten um den Koitus. Es geht manchmal um Erektionsprobleme. Und dann kommt der Koitus mit ins Spiel. Aber oft geht es um Begegnung. Gerade bei den geistig Behinderten geht es so gut wie nie um den Koitus. Es geht darum, nackt zu sein, Nacktheit auszuhalten. Es geht darum, mal eine Scham zu sehen, eine Scheide mal zu sehen, wie das da drin aussieht. Aber auch das ist eher untypisch. Es gibt nichts Typisches. Nackt will ich sein, schmeiße meine Kleider weg, verbrenne meine Masken, zeige mich nackt, wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, verletzlich in meiner Seele, berührt in meinem Herzen. Nackt will ich sein, nackt will ich mich zeigen. Nackt berühren, nackt berührt sein. Am nächsten Morgen haben wir dann den Selbsterfahrungsanteil bei den Körperbehinderten und den therapeutischen Anteil bei den geistig Behinderten. Da sind wir dann als behinderte Menschen unter uns. Samstags nachmittags gibt es die tantrischen Übungen. Das sind vor allen Dingen Körperübungen, die unter Anleitung unserer Sexualbegleiterinnen durchgeführt werden. Das haben wir schon mal gemacht hier oben, ja. Wie fandest du das? Na gut. Warum? ein gutes Gefühl gewesen. Was macht ihr denn sonst bei der Übung? Ja, essen, auf den Körper legen und abessen, und streichen, massieren. Also wie berühre ich jemanden? Möchte der berührt werden? Gestreichelt, an die Brüste und die Schulter gestreichelt und hat uns Gesicht gezeigt. Wenn einer auch fröhlich ist, dass er nicht traurig guckt und lachen. Das ist der Unterschied zwischen einem, wie heißt denn das, einem traurigen Menschen ist und einem fröhlichen Menschen, haben sie gezeigt. Unterschied. Zum Ende bis nach 5. Und jeder mit jedem? Ja, so ungefähr, ja. Oder hat sich jeder einen ausgesucht, den er... Ich wurde auch berührt. Hm. Und wie hast du dich gefühlt dabei? Mein Körper war entspannt. Ich habe gelacht. Siehst doch ganz entspannt aus. Ja, keine Wut. Aber wenn du lachst, dann ist es entspannt, ja? Ja. Sex ist auch etwas, das musst du richtig machen. Und dann bist du gut im Bett. Und dann bist du irgendwie mehr wert, weil dann wollen dich mehr Leute oder weiß ich was alles. Ja. Es ist alles eine Leistungsgeschichte und damit geht dann viel verloren. Und ich nehme an, so eine tantrische Übung oder so ein Nachmittag, da kann man eben so Sachen machen, die einem auch in diese Haltung mehr bringen. Lieber Gott! Wo ich noch 20 Jahre alt war, ja, habe ich noch nicht gedacht, dass ich mal käufliche Liebe mache. Ja, ist okay. Da war ich noch unerfahren mit 20. Hier geht es um sexuelle Dienste für Geld. Und das in einem sehr begrenzten zeitlichen Rahmen und unter vorher möglichst klar abgesprochenen Bedingungen. Das ist Prostitution. Es gibt auch die Neigung, manchmal Sexualbegleitung so ein bisschen hoch zu, wie nennt man das, hoch zu stilisieren und dann die normale Prostitution so runter. So. Ja? Und das ist irgendwie jetzt was Besseres. Ja? Und das wird dann auch von manchen so Leuten, vielleicht wie Matthias Fernaldi, so aufgegriffen. Ja, ja, es gibt jetzt auch Kuschelsex für Behinderte, die dürfen jetzt kuscheln. Ja? Weil es eben bei Sexualbegleitung so ist, so zum Beispiel in meinem Fall, dass ich sage, ich biete keinen Geschlechtsverkehr und Oralkontakt an. Nicht, weil ich keine Prostituierte sein will, nicht, weil ich darüber ein Urteil habe, sondern weil das einfach bei mir eine persönliche Grenze ist. und ich dazu stehen muss, weil sonst wird die Arbeit mir keinen Spaß machen, wenn ich über meine eigene Grenze drüber trampel. Ja? Ich habe immer wieder den Verdacht, dass wenn von Sexualbegleitung geredet wird, da will man sich irgendwie vom Geruch der Prostitution frei waschen. Eine Hure, die es für Behinderte macht, ist ja eine Heilige. Kann man ja nicht von Hure reden. Und das mag ich nicht. Da steckt mir schon so eine Doppelmoral dahinter. Aber natürlich, es gibt, also wenn ich an Lothar Sandfort denke und seinen Mühen darum und an die vielen Sexualbegleiterinnen und Sexualbegleiter, Sprachregelung, doppelgeschlechtlich an. Also wenn ich an die denke, weiß ich, die geben sich eine Menge Mühe, die geben viel an Kraft rein und an Kreativität und die machen auch eine wichtige Arbeit. Trotzdem finde ich, ist die Tendenz desintegrativ. Es entsteht ein Sonderweg. Ich glaube, Sexualbegleitung zum Beispiel ist nicht nur für Menschen mit Körperbehinderung oder geistige Behinderung. Es kann etwas sein für Menschen mit psychischer Behinderung, seelischer Behinderung, Missbrauchsgeschichte, Menschen, die eine Missbrauchsgeschichte haben, weil es eigentlich heißt, eine sexuelle Dienstleistung, die auf eine respektvolle, bewusste Art und Weise ausgeübt wird. Zu uns kommen Menschen, die so genau überhaupt noch gar nicht wissen, was sie wollen. Sie wollen irgendetwas mit ihrer Sexualität schöner gestalten, lustvoller gestalten, nachvollziehen Dinge, die sie verpasst haben, in ihrer Pubertät zum Beispiel. Sie nehmen eine Beziehung auf zu den Sexualbegleiterinnen bei uns. Eine Beziehung über eine gewisse Zeit. Und in dieser Beziehung lernen sie dann kennen, was sie eigentlich genau wollen. Sag ich zum Schluss aus der Heide. Morgen fahren wir wieder nach Hause, dann schreibt das hier und ist nach ab. Und dann sind morgen nächstes Jahr nach Berlin. Sind zwei Leute wieder auf dem Kamm. Einen schönen Gruß von Lothar. Sag mal, was ist denn Sexualität? Was bedeutet das Wort? Und Liebe. Dass man einen gern hat und in den Arm nimmt und schmust. Und Zuneigung braucht man auch. Mit der Frau schlafen, küssen, streicheln. Liebe, das ist ganz Natürliches ist das. Und gibt es da einen Unterschied zu dem Sex hier und zu dem mit deiner Freundin? Ist das anders? Ja, das ist ein bisschen anders doch. Wie denn? Was ist denn anders? Streichen so und beide nackig. Und dann streichen wir uns, dann gebe ich ihr einen Kuss. Dann wird es Stiet steif, dann kommt ein Kondom. Ein Kondom habe ich auch mit. Die Frauen haben da auch meistens nur noch Kondome mit, falls wirklich eins platzen sollte. Ja, Liebe ist schon was Schönes für Behinderte, nicht nur für Gesunde. Meine Eltern sind ja schon lange verheiratet. Was sagen denn deine Eltern dazu, dass du hier Sex hast? Die finden das gut. Ich bin ein erwachsener Mann, ich bin ja kein Baby mehr. Mein Angebot ist für Frauen und Männer und das ist auch ganz bewusst so, weil ich selber bin bisexuell und das heißt, ich habe auch sexuelle Erfahrungen und Beziehungen gehabt mit Frauen. Das heißt, es ist mir nicht fremd und ich habe dadurch auch das Gefühl, dass ich das anbieten kann. Es ist natürlich ganz klar auch so, dass Frauen das fast nie in Anspruch nehmen. Darüber geht es auch auf jede Veranstaltung irgendwann und darüber kann man dann spekulieren, warum das so ist. Es gibt, warte mal, ich versuche zu bedenken, was ich da selber wirklich eigentlich für Meinung dazu habe. Also ich denke, ganz traditionell gesehen ist es immer so gewesen, nicht immer, denke ich, aber lange Zeit so gewesen, dass Frauen das anbieten und Männer es in Anspruch nehmen. Dass das etwas ist, was schon ganz lange Zeit so ist und was jetzt, glaube ich, ganz langsam anfängt, sich zu verändern. Es gibt ja auch schon männliche Sexualbegleiter, die das für Frauen anbieten. Mit behinderten Frauen sieht es schon anders aus, aber ich habe auch das Gefühl, die müsste man erst herauslocken. So. Also ich war mal in einer Behinderteneinrichtung und habe da immer einige Männer besucht, regelmäßig. Und dann sind die Frauen auch aufmerksam geworden und haben gesagt, ja, und wer kommt jetzt praktisch zu uns? Ich meine, das fand ich toll. Ne? Ich habe dann auch versucht, Männer zu finden. Aber das ist auch schwer. Also ich habe ihnen einen Mann mal vorgestellt, aber da waren sie nicht einverstanden mit ihm, weil der war ihnen zu alt. Also da habe ich auch gemerkt, aha, sie haben ihre Vorstellung, das finde ich gut. Und da habe ich gedacht, das ist klasse. Männer äußern ihre Probleme nach außen, sie werden aggressiv. So haben wir ganz viele, die mit einer aggressiven Geschichte hierher kommen. Die nennen sie dann nicht Aggression, sondern die nennen sie, ich werde wütig, ich bin immer wütig geworden. Frauen wenden ihre Probleme nach innen. Sie haben eher somatische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen. Sie fangen an, sich zu ritzen oder haben Probleme mit Suizid. Erst dann kommen wir wieder ins Bewusstsein. Aber Suizid ist ja auch eine Form von Aggression. Also immer wenn es sich nach außen wendet. Eine normale Depression passt wunderbar in den Alltag einer Werkstatt oder eines Wohnheimes und wird von daher kommt nicht zu uns. Knapp heißt das, Männer kriegen mehr Hilfe. Und könnte man sagen, jedem, der wirklich Hilfe braucht, sei angeraten, mit dem Stuhl auf den Tisch zu hauen. 3:45 Uhr, wir haben da noch Zeit, mit nur keine Hektik. Ich habe ja keine Hektik gemacht. Du kannst aber auch gute Uhrzeit lesen. 3:45 Uhr, das stimmt. Guck noch mal. Ich kenne die Uhr geblieben. Ein bisschen. Ja. Ich habe zwar keinen Uhrentick, ich habe einen anderen Tick. CD-Tick und Fernsehtick. Na ja, da kannst du ruhig auch mal einen Fernseher kaufen. Ich gucke überhaupt keine, wirklich keine Tagesschau nicht so gerne wegen dem Tod immer. Die zeigen immer so tot. Das ist traurig. Guck ich lieber einen Charlie, den Affe, der kommt um 8:30 Uhr. Ja, warum machst du mal die Kiste an? Ja. Das kann man gucken. Das Abitur-Hardy kommt dann, ja. Es dauert noch ein bisschen, ist noch keiner. Er hat nur mal einen Ton gemacht, aber man hört es. Ja, den mag ich. Affe. Der muss im Monat mal kommen. Aufräumen. Den tue ich gerne, Abitur-Hardy. Das ist kein Spaß. Lass los, ihr beiden. Jetzt hat auch die Jacke kaputt. Ja, wir waren ja auch alle kaputt, ihr Bösen. Na super. Das habt ihr doch. Gut, dass ihr da seid. Das ist ganz okay. Wir gehen gleich mal beide nach dem Fernsehen. Stefan will nochmal runter. Wir haben doch Zeit. Ja, wir haben doch Zeit. Eine Stunde aus. Und war's gestern schön? Dein Date? Ja, das war schön gewesen. Ich wäre nur ein bisschen müde gewesen hinterher. Ja. Wir haben uns gestreichelt, geschmust. Ich komme wieder, Mai. Die meist das besser, die Sexualberaterin, glaube ich. Was heißt die besser? Um den Sex Bescheid. Ja. Glaube ich ebenfalls. Weil die Frau das besser gelernt hat. Freilich, wenn wir dann an die Sexualbegleiterin geraten, die hat da schon meistens einen guten Erfahrungshintergrund und kriegt das viel besser hin. Also das ist ein Qualitätssiegel, würde ich Sexualbegleiterinnen sehen. Diese Qualitätssiegel würde ich aber auch vielen Frauen und Männern hier in der Stadt geben, die auch mal behinderte Kunden haben, aber nicht. Ausschließlich und nicht in der Hauptsache. Ich würde jetzt nicht einen Menschen mit einem heftigen Autismus zu Cindy nach, woher weiß ich, um die Ecke schicken. Weil käme Cindy nicht mit klar und für ihn wäre es auch nichts. Da sind schon Leute wie Nina de Vries richtig, die wirklich eine tiefe Erfahrung haben, eine hohe Sensibilität an den Tag legen können. Und wie gesagt, man kann da keine eindeutigen Antworten machen, aber von der Tendenz her würde ich sagen, bin ich Sexualbegleitung gegenüber eher kritisch. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich in Berlin lebe, wo es wirklich viele Möglichkeiten gibt. Denn wenn du irgendwo auf dem flachen Land bist, da sieht das ganz anders aus. Da bist du froh, wenn wenigstens eine Sexualbegleitung im Umkreis von, was weiß ich, 100 Kilometern oder so da ist. Die Probleme mit dem Angebot. Es ist zu teuer. Sonst keine. Andere Menschen kommen immer wieder mit der Frage, ja, wie ist es denn, wenn behinderte Menschen sich verlieben dann? Das kommt hier reihenweise vor. Immer wieder. Und dann hören wir was von den schlafenden Hunden, die man besser schlafen lässt. Und da sind wir anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass der Mensch durch Krisen wächst. Und deswegen lieben wir den Liebeskummer hier bei uns, weil es ist ein wunderbares Feld, jemandem zu helfen, sich zu entwickeln. Wunderbares Feld. Jemand ist höchst motiviert, wenn er eine Chance sieht, eine bestimmte Krise zu bewältigen. So höchst motiviert. Sexualität sehen wir überhaupt hier als großes Feld der Motivation. Ja, und dann geht's aber ins Bett, ja. Wenn mir jemand sagt, er möchte mich heiraten oder so, weil ich jetzt mit ihm Sexualität gelebt habe, dann sage ich, nein, ich bin deine Sexualbegleiterin. Du heiratest, wenn du eine Partnerin hast und kriegst Kinder und lebst dann in einem Haus oder je nachdem, was er halt zu mir gesagt hat. Ich versuche das zu trennen und sag ihm auch dann ganz deutlich, ich bin für deine Lust und für deine Bedürfnisse zuständig und mehr nicht. Und das wird gut verstanden. Also ich habe in dem Sinn keine Probleme. Ganz gut hat es mir gefallen. Das Date war auch gut. Spazieren gehen war gut. Das Essen war auch gut. War alles gut. Das war mal wieder mal was anderes. Mit einer schönen Frau im Arm. Das kann ich ruhig mal öfters machen. Ja, und gestern Abend musste ich für meine Frage die Zeit nehmen. Da war ich auch ganz entspannt. Da habe ich gestöhnt. Oh, das hat richtig gut, war ich richtig entspannt. Ich war nur ein bisschen müde gewesen. Für die Tabletten. Ja, war ich ein bisschen näher. Ich weiß ja auch nicht, in Eschwege gibt es ja sowas auch nicht. Es gibt es ja nur hier außerhalb. Also am Arsch der Welt gibt es das. Du würdest dir schon wünschen, dass es näher dran wäre? Ja, schon. Bei Kassel, bei Göttingen. Würdest du dann häufiger hinfahren? Ja. Mir hat es sehr gut gefallen, das Wochenende. Und ich komme vielleicht dann nochmal im Sommer wieder hierher, ohne mit meiner Freundin mitnehmen, Sabine Lüth. Das ist vielleicht besser. Das hat mir gut gefallen. Das Wetter war schön und wir haben viel gegessen und viel spazieren gewesen. Was hat dir am allerbesten gefallen? Und der eine Film mit der Frau. Man meint, dass so Liebe war. Und auch Frauen haben mir gut gefallen. Nee, ging nicht bei mir, hat es nicht geklappt. Weiß man, mein Glied hat so gebrannt, da ging's. Ja, nächstes Mal wieder. Ich noch mal herkomme und versuche es, wenn meine Freundin mitnehmen. Vielleicht klappt es da bei dir. Ein Versuch, den ich die gerne habe. Zum Knutschen, den Arm nehmen, habe ich es auch gerne. Machst du lieber mit deiner eigenen Freundin? Hast du recht. Macht mir mehr Spaß. Wisst ihr schon, wann ihr wiederkommt? Mal sehen, ob es im nächsten Mal Mai noch mal klappt. Juli. Hab verstanden. Wieder am 11. und 13. Mai steht hier drauf. Ja, wir haben auf der einen Seite unsere Sonderwelten, wo wir auch wir Professionellen, sage ich jetzt mal, so einen beschützenden Rahmen immer wieder schaffen und dann versuchen, in die Gesellschaft irgendwo zu integrieren auf allen möglichen Ebenen. Ziel muss aber eigentlich Inklusion sein, das heißt eine ganz selbstverständliche Teilhabe an allem. Zum Beispiel den schrittweisen Abbau von Einrichtungen im klassischen Sinne, Einrichtungen im Sinne von Werkstätten und Wohnstätten, einfach im Sinne von Normalität. Wir gehen halt in die Städte, wir gehen in die Betriebe oder in die Dörfer oder wo auch immer jemand hin möchte. Da ist es genauso möglich zu betreuen, dazu brauchen wir keinen speziellen Heimrahmen oder Wohnstättenrahmen oder Werkstattrahmen. Das als ein Beispiel, also das einfachste Beispiel in Bezug auf Wohnen und Arbeiten. Im nächsten Schritt natürlich auch, was Sexualbegleitung angeht, nicht unbedingt nur Trebel, sondern auch Sexualbegleitung sollte es vielleicht auch mal in einer ambulanten Form vielleicht irgendwann geben. Auch, sage ich mal, bei uns in der Provinz. Such dir hier auf dem freien Markt oder wie man es nennen mag, die Angebote oder die Menschen aus, mit denen du das machen kannst und willst. Also das gehört zur Integration Behinderter in die Gesellschaft. Und das gehört auch, das ist auch ein Teil der sexuellen und ästhetischen Integration. Also ich möchte, dass es möglich ist oder dass die Tendenz entsteht, dass Behinderung nicht mehr so ausgegrenzt ist von der Sichtweise her. Dass also ein Mensch da steht, der hat diesen Körper. Und dieser Körper ist sein Körper, sein Leib. Keinen anderen kann er jemals haben. Mit dem ist er in der Welt. Und genau das ist richtig so. Da gibt es nichts dran zu meckern. Wenn dann nicht diese Verbindung gelegt wird mit die eigene Person und die eigene Geschichte. Weil dann glaube ich, in dem Moment, wo das gemacht wird, wo Leute da einen Blick drauf haben, ohne Angst, ohne Scham, dann wird auch viel, viel mehr möglich sein in das Unterstützen von anderen. Weil dann wird es nämlich auch möglich zu sagen, da habe ich jetzt eine Grenze, das sage ich nicht, kann ich nicht, geht nicht. Kannst du das machen? Das ist ehrlich und nicht, nee, das können wir nicht machen, weil dann verliebt er sich vielleicht oder dann gerät er außer Rand und Band oder ja, all diese Vorwände, das sind einfach meiner Meinung nach nur Vorwände, um nicht zu gucken, was ist eigentlich dahinter, ist meine Angst, meine eigene Angst, möglicherweise auch für meine unheimliche Seite. Ja. Das hat man dann auch so, weil wir sind ja noch das Wochenende. bedanke ich mich und war schön, mit Ihnen zu führen. Ja. Okay, danke. Was sagt man denn noch so? Soll dich mal filmen, wie du dich hier sehr bedienst? Halt drauf, Mann, ist halt drauf. Scheiße, die wackelt schon wieder, die Kamera.